nun wieder unser Mitternachtskrimi. Heute mit einem Kriminalhörspiel, in dem ein Ehepaar, das mit seinen Schulden große Probleme hat, den Sommerurlaub an der schwedischen Küste ver... Das Ferienhaus von Rainer Lewandowski mit Volker Brandt, Renate Schröter und Christian Wolf. Die Regie führt Till Bergen. Sommerhaus in Südschweden, nähe Göteborg. 270 Mark pro Woche. Irene? Du musst schon in die Küche kommen, wenn du was willst. Hier, hör mal. Sommerhaus in Südschweden, nähe Göteborg, 270 Mark pro Woche. Ja, du wolltest doch gern nach Schweden. Ach schon, aber Göteborg, Spatz. Industriestadt. Nähe Göteborg, Nähe, nicht Stadtmitte. Ich weiß nicht. Ja, aber du hast es selbst angekreuzt. Tatsächlich? Ja, hier. Eine ganze Reihe angekreuzt. Ja, aber dies ist das günstigste. 270 Mark pro Woche kostet woanders ein Tag. Ach, du übertreibst mal wieder, wie üblich. Immerhin wirst du zugeben müssen, dass es ein Traumpreis ist. Ach, wer weiß wofür. Für eine Pumpe in der Küche. Ein Plumpsklo auf dem Hof. Musst du immer alles vermiesen? Wieso, wäre doch alles möglich, Spatz. Also jetzt mal ohne Unkerei. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Wir wollten doch sparen. Ja, von wollen kann gar nicht die Rede sein. Wir müssen. Und deshalb plädiere ich für dieses einmalige, günstige... Camping ist billiger. Unter 100 Mark die Woche kommst du auch beim Camping nicht weg. Stellplatz fürs Auto, fürs Zelt, Benutzungsgebühr für dies, für das, für jenes. Ach, aber immer noch billiger. Ja, aber unbequemer, wesentlich unbequemer. Das macht mir nichts aus. Obwohl ein Haus hätte unbestreitbar seine Vorteile. Man kann sich leicht aus dem Wege gehen. Also bitte, ruf an, Spatz. Ja, immer deine Negativperspektiven. War doch dein Vorschlag mit dem Ferienhaus. Ruf an. Chiffre, Spätzchen, Chiffre, DG 18, 18, 12. Ja, dann schreib Häschen. Ruhiges Ehepaar, mittleren Alters, äußerst friedfertig, angenehm im Umgang, sehr verträglich und rücksichtsvoll. Sie, Berufsschullehrerin, Deutsch, Nadelarbeit. Besonders gut im Sticheln. Er, Studienrat, Sport- und Gemeinschaftskunde. Typ Hamster. Eigenheimbesitzer. Hochverschuldet, seit 12 Jahren verheiratet, davon 4 Jahre glücklich. Muss das wieder sein? Entspricht doch den Tatsachen. Bist du herzlos. Ja, realistisch, Irenchen, realistisch. Du verwechselst mal wieder die Begriffe. Eingebildeter Affe. Ja, vielleicht sollten wir doch lieber zu Hause bleiben. Also wenn im Herbst die Hypothek fällig wird, können wir uns realistisch betrachtet keinen Urlaub in Schweden leisten. Glück zu zweit im Eigenheim. Du sagst es, Häschen. Das ganze Jahr über derselbe Trott. Schule, Haus, Garten. Du, ich will endlich mal raus. Will mal andere Gesichter sehen, verstehst du? Fahren wir eben ein paar Tage zu meinen Eltern. Ich möchte mich im Urlaub erholen. Wir können doch wirklich zelten, Wolfgang. Ohne mich. Sportlich habe ich das ganze Jahr von berufsfähigen, ja? Und das will ich nicht auch noch im Urlaub. Sei doch bloß nicht so entsetzlich träge. Ich bin lediglich kulturbewusst. Tü, kulturbewusst. Träge bist du, dick, faul und... gefräßig, ja. Wolltest du sagen, nicht? Du willst mich doch bloß ärgern. Ja, das ist mir auch gelungen, nicht wahr, Spätzchen? Was gibt's denn heute? Dampf. Pass doch auf. Mensch, willst du mich verbrühen? Bei Unfalltod das Doppelte. Hallo, Häschen. Da bist du ja endlich. Ach, diese Konferenz hat so lange gedauert. Post gekommen? Du meinst es hier? Betrifft Sommerhaus. Ja. Sehr geehrter Interessent. Und wurde ja auch Zeit. Bedanke mich für Ihren Brief und sende Ihnen hiermit einige Details. Das Haus liegt in Västerlindäs. Wo? Etwa 30 Kilometer von Göteborg entfernt, südlich. Aha. Umgebung, vom Haus bis zum Meer sind es 50 Meter. Aha. Kleiner Strand, ansonsten Klippen, Lagunen, Wald. Aber vielversprechend, Klippen, Lagunen, Wald. Schlafzimmer 2. Wohnzimmer, Kamin, Schwedenmöbel, Küche voll eingerichtet, Elektroherd, Bad, WC, Dusche. Sauna. Sauna? Boot, Länge 4 Meter, 15 PS. Surfbrett 1. Ja, was wollen wir noch mehr? Boot und Surfbrett? Haustiere bitte nicht mitbringen, ne? Das gilt nicht für Hamster. Musst du immer sticheln. Preis 270 Mark für 4 Personen. Na bitte. Bezahlung beim Übersenden des Mietvertrages. Falls Sie das Haus mieten möchten, erreichen Sie mich telefonisch abends zwischen 18 und 21 Uhr unter der... Das ist jetzt. Ja. Wir rufen sofort an. Mit freundlichen Grüßen. Ewald Revisor. Anlage 2 Bilder. Jetzt zeig her. Hier. Oh, toll. Sieh dir das an. Ein massives Holzhaus. Aha, mit Terrasse. Mhm. Also, guck mal, dahinter ist anscheinend ein kleiner Kutterhafen oder sowas. Das sieht doch so aus, oder? Idyllisch. Ja. Also, vom 28.07. bis 18.08. Ja, Häschen? Ja, ja, ja. Mhm. Schreib dir lieber vorher auf, was du noch alles wissen willst. Mhm. Wer weiß, ob das Haus überhaupt noch frei ist. Schwarzseher. Mhm. Realist. Revisor? Ja, hier, Bielmann aus Deutschland. Hallo. Ja, hallo. Guten Abend. Sie haben uns das Angebot für das Sommerhaus geschickt, ja? Ja. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Ja, bitte? Schalt bitte mal den Mithörer ein. Sind in den Schlafzimmern Etagenbetten? Nein. Immer sportlich, was? Ein Doppelbett und zwei einzelne. Aha. Kaffeemaschine. Ist eine Kaffeemaschine da? Ja, das fragen alle, ja, es ist vorhanden. Ja. Liegt das Haus an einer Verkehrsstraße? Nein, nein, es ist abseits, ganz abseits. Einsam. Die nächsten Häuser sind so ungefähr 300 Meter entfernt, im Wald. Sandstrand oder Steine? Ja, sie sind also ganz ungestört von neugierigen Blicken. Ja, ja. Wie ist der Strand beschaffen? Ja, das ist 20 Meter eigener Sandstrand mit Bootssteg. Ach. Auf beiden Seiten von richtig hohen Felsen umgeben. Ja, was will man mehr? Ja, das ist auch das erste Mal, dass wir vermieten. Wir haben das Haus geerbt von meinen Schwiegereltern. Mhm. Ja, meine Frau ist Schwedin. Ich bin Deutscher, aber ich lebe schon lange in Schweden. Ah ja. Ja, Einkaufsmöglichkeit. Frag mal, wenn alles so weit weg ist. Sei still. Wir möchten das Haus gern mieten, ja? Ja, ja. Ja, und zwar in der Zeit vom 28. Juli bis zum 18. August. Ist das terminlich möglich? Ja, Augenblick, das sehe ich mal nach. Bitte, ja. Ja, 22 Leute haben angerufen. Was? Ja, wir haben inzwischen gemerkt, dass wir das Doppelte hätten verlangen können. 28. Juli bis 18. August. Ja? Ja, ja, ja, das Haus ist noch frei. Ja, großartig. Dann möchte ich den Termin festmachen. Wollen wir es uns nicht nochmal überlegen? Ja, es ist alles klar. Dann schicke ich Ihnen den Mietvertrag zu. Was gibt's da noch lange zu überleben? Ja, gut. Auf Wiederhören, ja? Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Schön, das hätten wir. Freud lässt grüßen. Wieso? Was gibt's da noch lange zu überleben? Wenn das kein Freudscher Versprecher war? Also allenfalls ein Freudscher Verhörer. Gibt's gar nicht. Ja, was? Ich habe nämlich gesagt überlegen, ja? Überleben. Gen. Ben. Überlegen, überleben. Hamster-Devise. Häschen. Was? Ich warte nur darauf, dass du den Ast absägst, auf dem du sitzt. Ja, da hättest du aber ganz schlechte Karten. Das wäre nämlich Selbstmord. Und bei Selbstmord zahlt die Versicherung nicht. Eins zu null für dich. Die Säge ist wieder scharf. Wie neu. Welch ein Erfolgserlebnis. Blaubart. Ja, du kannst wohl alles nur unter negativem Aspekt betrachten. Das ist bei dir geradezu schon eine Manie. Habe ich mit dem Blaubart ins Schwarze getroffen, was? Nein! Denn auch bei Mord zahlt die Versicherung keinen Pfennig. Entschuldige, war nicht so gemeint, mein Schatz. Hab nur mal eben zu viel Fantasie, weißt du? Der hat allerdings nicht ausgereicht, um mir vor unserer Eheschließung auszumalen, wie das Leben an deiner Seite sein würde. Und? Wie ist es? Immer der gleiche Trott. Naja, früher oder später werden wir alle vom Alltag überrollt. Immerhin zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab. 3 Wochen Urlaub im Komfortferienhaus, Strand, Wasser... Klippen, Sauna, Boot, Surfbrett. Und das alles im Saargarten ist von 270 D-Mark pro Woche. Inklusive. Ja. Gerade der Preis macht mich stutzig. Ich sollten andere Preise flair mal stutzig machen. Wie für deine neuen Sommerklamotten zum Beispiel. Ich laufe eben nicht so rum wie du. Wir müssen sparen. Das weißt du doch ganz genau. Wenn erst die Neufinanzierung durch ist, werden wir uns ganz schön krumm legen müssen. Dann kann uns nur noch die Versicherungssumme retten. Zumindest einen von uns beiden, oder? Jetzt hör endlich auf mit deinen Hirngespinsten. Wer faselt denn ständig von Klippen? Bei Unfalltod, das Doppelte? Und das hat nun gar nicht existiert? Ach, lächerlich. Wir haben zwei Fotos vom Haus. Ja und? Was besagt das schon? Wir kennen das Haus doch gar nicht. Die können doch sonst was fotografieren Unsinn. Oder schicken. Ich will ja gar nicht behaupten, dass es so ist. Aber möglich wäre es, Spatz. Möglich wäre es. Ja. Vieles wäre möglich. Ich wollte dich nicht enttäuschen, wirklich. Aber wenn du offenbar auch schon zweifelst... Ach, Unsinn. Schließlich haben wir Namen und Anschrift des Vermieters. Die müssen nicht unbedingt stimmen. Weshalb denn nicht? Es war schon immer deine Art, im unpassendsten Moment Zweifel und Zwietracht zu sehen. Ich sage nur, Briefkastenfirma. So wirklich, Irene. Ich möchte uns lediglich eine Enttäuschung ersparen. Ich habe Tunesien nicht vergessen. Also ich bitte dich, trink nicht zu viel. Ich will nicht, dass du so endest wie dein Vater. Du, lass bitte meinen Vater gefälligst aus dem Spiel, ja? Und überhaupt, wer wollte denn unbedingt verreisen, ja? Wer denn? Ja, aber nicht so ins Ungewisse. Aber jetzt hör mal gut zu, Häschen. Wir haben ein schriftliches Angebot eingeholt. Wir haben mit dem Vermieter telefoniert. Ja, zur angegebenen Zeit. Zwischen 18 und 21 Uhr. Ja, und? Ein Büro in einem großen Geschäftshaus. Alle anderen sind gegangen, er nutzt die Situation und erledigt seine Anrufe. Unter falschem Namen. Am Tag gibt es sie nicht, erst abends. Da verwandelt er sich... Ja, und wozu das Ganze? Das ist ein guter Nebenverdienst. Du meinst, er kassiert lustig Miete für ein Haus, das es gar nicht gibt? Genau, das ist die Masche. Platter Einfall, Irene, platt. Für dich reicht's. Du zweifelst. Also, jetzt bin ich dran, ja? Ich sage dir, dieser Revisor ist ein ganz normaler Büromensch. Wenn er seine Stunden abgesessen hat, geht er nach Hause. Ab 18 Uhr ist er dort erreichbar und nach 21 Uhr will er nicht mehr gestört werden. Logisch. Du weißt ja immer alles besser. Häschen, was habe ich hier in der Hand? Den Mietvertrag. Richtig, den Mietvertrag für ein Sommerhaus in Schweden. Ein Dokument. Und gleich morgen gehe ich zur Bank und überweise... Du wirst keinen Pfennig überweisen. Jetzt nimm mal Vernunft an, du ja? Du kannst gar nichts überweisen, Spatz. Also so pleite sind wir nicht. Nein, aber der Vermieter hat keine Kontonummer angegeben. Er bittet um die Zusendung eines Bankschecks. Ist dir eigentlich bewusst, welches Risiko wir da eingehen? Also ich lasse mir von dir nicht alles kaputt machen. Ich freue mich auf den Urlaub. Du sollst das auch tun. Ich mich freuen? Ja, verdammt nochmal, dich freuen. Und worauf? Du da eigentlich? Ich knüpfe Schlingen. Eine neue Technik zum Verschnüren der Packsäcke, damit sie während der Fahrt nicht wieder aufgehen. Wie letztes Jahr. Kann mich nicht erinnern. Ja, das will bei deinem Kurzzeitgedächtnis nichts besagen, Spätzchen. Außerdem kommt gleichzeitig eine Tragschlaufe dran. Wie praktisch. Ja, hat Kurt mir gezeigt. Er ist Kanute. Wasserdicht verschnürt womöglich auch. Selbstverständlich. Da dringt kein Tropfen ein. Beruhigend, wirklich beruhigend, Schatz. Mhm. Danke. Für dich tue ich alles, mein Häschen. Übrigens, ist dir schon aufgefallen, dass es zwei verschiedene Adressen für das Ferienhaus gibt? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen. Der Vermieter wohnt nicht im selben Ort, an dem das Ferienhaus steht. Nein, das meine ich nicht. Laut Beschreibung steht das Haus in Vestra Lindas. Mhm. Mit R und einem Kreis auf dem A. Laut Mietvertrag in Vestra Lindas. Ohne R und mit Ä. Also, wenn du nichts findest, was du rot anstreichen kannst, bist du nicht glücklich. Du solltest lieber mal deine eigenen Fehler unter die Lupe nehmen. Sag mal, an wen schreibst du da eigentlich so eifrig? An Herbert und Sonja. Vielleicht kommt ja jemand mit. Sag mal, bist du verrückt? Da haben wir mal ein Ferienhaus, das wir uns allein leisten können und du willst uns Leute reinholen. Ja, Platz genug ist doch. Ja, aber endlich musst du mal nicht ständig aufräumen. Ich räume gerne mal was weg. Mal? Du räumst ständig. Mit irgendetwas muss man sich ja beschäftigen. Wenn du tagelang liest... Ich bilde mich wenigstens weiter. Wenn das was nützen würde. Du solltest dich lieber mal um mich kümmern. Ja, tue ich das nicht? Die unterschiedliche Schreibweise des Ortsnamens irritiert dich wirklich nicht? Nicht im geringsten. Jeder kann sich mal vertippen. Du bist meinen Argumenten gegenüber... Hirngespinst. Ja, nenn es, wie du willst. Jedenfalls bist du meinen Bedenken gegenüber nicht offen, weil... Nun? Weil du dir irgendwie von diesem Sommerhaus und seiner Umgebung mehr versprichst als... Ich will nur Ruhe und Frieden. Für immer? Du weißt genau, dass wir nur 3 Wochen gemietet haben. Noch haben wir nicht gemietet. So gut wie. Ich bin fest entschlossen. Ach, du hast es dir also in den Kopf gesetzt. Nun gut. Und du? Du bist den Gedanken doch schon abgefahren. Abgefahren? Ich, dass ich nie lache. Du bist abgefahren. Irrtum, Häschen. Ich bin schon angekommen. Soll ich dir beweisen, dass das Sommerhaus kein Spukschloss ist? Da bin ich aber gespannt. Um dein Misstrauen ein für alle Mal zu zerstreuen. Hör endlich auf, Schlingen zu knüpfen! Sie sind ja nicht für dich. Du hast ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Seelengröße, Schätzchen. Also, damit deine Hysterie ein für alle Mal... Bin ich hysterisch. Um deine berechtigten Zweifel, bitte sehr, auszuräumen, werde ich dir beweisen, dass alles seine Richtigkeit hat. Und wie? Ganz einfach. Wir lassen uns die Kontonummer geben. Und wenn alles korrekt ist, fahren wir. Einverstanden? Gut. Ruf an. Aber du wirst kein Glück haben. Abwarten. Du wirst sehen, er rückt die Kontonummer nicht raus. Das ist ihm zu gefährlich. Falls er sich überhaupt meldet. Was ich bezweifle. Revisor? Revisor, hier ist nochmal Bielmann aus Deutschland. Ah, ja, guten Tag. Es handelt sich um diesen Mietvertrag für das Sommerhaus. Ja, was ist damit? Also, wir möchten Sie bitten, uns eine Bankverbindung zu nennen. Es scheint uns zu riskant, einen Scheck einfach per Brief zu schicken, ja? Er könnte verloren gehen und in dem Fall, verstehen Sie? Ja, wenn Ihnen eine Bankverbindung lieber ist, dann notieren Sie. Ja, Augenblick. So. Skandinaveska? Augenblick, ja, Skandinaveska? Ja. Enskelder Banken? Wie war es? Enskelder Banken, wie man spricht. Enskelder Banken? Göteborg? Göteborg, jawohl. 0-4-4-0-0? Ja? 3-0-0-0-0-2-1-0-0. Gut. Ja. Na wunderbar, ich hab's jetzt. Also wir überweisen Ihnen dann den Betrag, ja? Ja, danke sehr. Ja, wiederhören. Wiederhören. Ja. So, 0440-3000-210. Die Kontonummer. Der Beweis, der dir fehlte. Das Haus existiert. Ja. Ja, und ich gehe gleich morgen zur Bank und überweise das Geld. Soll ich die Fähre auch schon buchen? Vogelfluglinie? Ja, ja. Tu das. Ja. Da also. Ja, das war's, Spatz. Das war's, Häschen. Ja. Schöne Ferien. Und bis dahin? Waffenstillstand. Waffenstillstand. Abgemacht. Revisor? Ewald, bist du's? Wie ist es? Was passiert? Wir wollten doch erst morgen. Nein, alles klar. Ewald, er ist in die Falle gegangen. Bist du sicher, dass er keinen Verdacht geschöpft hat? Absolut. Ich war so gegen das Haus. Da musste er einfach dafür sein. Schon aus reiner Opposition. Gut gemacht, Irene. Ich bereite dann alles vor. Ich liebe dich. Ich dich auch, Ewald. Bald ist Schluss mit dem Versteckspiel. Ja, bald ist Schluss. Schönes Haus. Genau wie beschrieben. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Ja, ja. Und so geschmackvoll eingerichtet. Hier kann man sich sogar richtig wohlfühlen. Hm? Könnte ein schöner Urlaub werden. Könnte. Ja, immer noch das Lebensversicherungssyndrom. Ich dachte, das hätten wir überwunden. Mein Häschen. Mein Schwarz. Auf der Fahrt hier hast du dich wirklich anständig benommen. Das kann ich nicht leugnen. Keine Gefahr heraufbeschworen. Faire Fahrweise. Dafür bin ich bekannt. Ach, wohl weniger für Fairness als für Trägheit. Fängst du schon wieder an? Ach. Ich dachte... Entschuldige, es macht der Gewohnheit. Oh, sieh mal. Ein Gästebuch. Mhm. Wie in guten alten Familienpensionen. Dieses Haus ist wunderschön. Stimmt. Wir werden von hier schnell nicht gehen. Das Wetter ist, wenn es so bleibt, sehr günstig für den Zeitvertreib. Zeitvertreib? Nein, nein, hier steht... Ach nein, doch nicht. Falsche Fehlleistung? Wir sind nun schon 4 Tage hier. Es regnete in einem... Für... Aus Langeweile schreibe ich nun in dieses Buch das, was wir tun. Go, Mühle, Dame, Domino. Domino, Mühle, Dame, Go. Ja, das ist abwechslungsreich. Der deutsche Familienurlaub. Glückliche Spiele mit Kindern. Nein, ein Irrtum. Zweitvertreib. Lieselotte und Franz steht drunter. Die Freude geht hier ein und aus und sie beglückt auch dich. Da werden wir uns aber was einfallen lassen müssen, wenn wir da mithalten wollen. Wir haben ja 3 Wochen Zeit. Sicher? Sicher. Keine Angst mehr vor Klippen? Wir werden sie schon umschiffen. Die Gästebuchpoesie färbt anscheinend ab. Machen wir einen Spaziergang? Zu den Klippen? Ja, ein bisschen die Gegend erkunden. Den Strand, das Boot, die Sauna. Ich möchte erst mal auspacken. Schon wieder räumen. Einer muss ja für Gemütlichkeit sorgen. Soll ich dir helfen? Lieb von dir, Spatz. Ah! Die Lampe. Oh mein Gott. Hinterhältiges Biest. Fast hätte mich die Lampe erschlagen. Wolfgang, du, ich kann nichts dafür, wirklich nicht. Ja, wem willst du denn das weismachen? Dem Untersuchungsrichter? Mit treuherzigem Blick, das innere Auge schon auf die Prämie gerichtet. Bitte, hör doch bitte, ich kann nichts dafür. Nichts will ich hören, nichts. Aber wenn du es so haben willst, bitte, von jetzt an, Zug um Zug. Wolfgang, bitte. Beruhige dich doch. Wolfgang. Nein, ich bin es. Ewald. Was willst du denn hier? Das ist gegen die Absprache. Ich weiß. Aber ich musste dich einfach sehen. Bekomme ich keinen Kuss zur Begrüßung? Nein. Es ist aus. Schluss. Vorbei. Ich denke, mein Brief war deutlich genug. Irene, liebes Ich. Verschwinde. Wolfgang kann jede Minute zurückkommen. Na und? Als Vermieter kann ich ja wohl mal nach dem Rechten sehen. Wie gefällt dir übrigens das Haus? Die Lampe ist runtergekommen. Ja, das habe ich schon bemerkt. Um Haaresbreite hätte sie Wolfgang getroffen. Hat sie aber nicht. Ich hatte dir mitgeteilt, alle Maßnahmen rückgängig zu machen. Dazu reichte die Zeit nicht mehr. Außerdem glaube ich nicht an die neue Harmonie zwischen dir und deinem sportlich fairen Ehemann. Das ist meine Sache. Was hast du noch alles präpariert? Die Sauna vielleicht? Nein, die benutzt du doch mit. Ich benutze das ganze Haus mit! Ja, kein Grund zur Hysterie. Und? Wenn ich unter der Lampe gestanden hätte? Warum eigentlich nicht? Sadist. Liebes, jetzt hör mal gut zu. Ich bin gekommen, um dich zu beschützen. Ich kann alleine auf mich aufpassen. Kannst du nicht. Was glaubst du wohl, was dein sportlicher Ehemann da draußen treibt? Er reagiert seine Wut ab. Er erkundet das Terrain. Legt Schlingen aus für sein kleines, dummes, vertrauensseliges Häschen. Hör auf! Bei Unfalltod das Doppelte. Er spekuliert genauso darauf wie du. Mach, dass du rauskommst. So leicht lass ich mich nicht abschieben nach all den Jahren. Anderthalb Jahre gerade. Gegenüber 12 Jahren mit Wolfgang. Ach, auf einmal? Wer hat mich denn umgarnt? Wer hat mich zur Scheidung gedrängt? Ob du hättest es nicht so zu übereilen brauchen. Wer wollte denn ein neues Leben anfangen, mit mir zusammen in eine andere Stadt gehen? 12 Jahre eines Lebens sind kein Irrtum. Merk dir das. Unser Traum ist ausgeträumt. Nicht für mich. Dafür habe ich zu viel investiert. Investiert? Du? Dass ich nicht lache. Du bist doch wohl auf deine Kosten gekommen. Irene, wie kannst du sowas sagen? Ich habe dich geliebt. Ich liebe dich immer noch. Ich flehe dich an. Jetzt werd bloß nicht sentimental. Warum legst du es darauf an, mich zu verletzen? Ich habe mich für Wolfgang entschieden. Entschieden. Vielleicht begreifst du das endlich. Nach allem, was du mir über deine kaputte Ehe vorgemeint hast. Krisen gibt es in jeder Ehe mal. Bist du sicher, dass dein Hamster... Und du hast kein Recht, Wolfgang so zu nennen! Das hat dir immer Spaß gemacht. Erinnere dich, wir haben ihn im Laufrad strampeln lassen, deinen fetten Hamster. Immer rundherum. Wolfgang hat abgenommen. Oh, ein paar Pfund weniger und aus dem Hamster wird ein Häschen. Werd nicht zynisch. Du bist zynisch. Zynisch und kalt. Vielleicht sollte ich die Seiten wechseln. Was versprichst du dir davon? Einiges, Irene. Du kannst es dir gar nicht leisten, zu Wolfgang zu gehen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Du hattest schon immer einen überzogenen Hang zur Melodramatik. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Guten Tag, ich bin der Ex-Geliebte Ihrer Frau. Ich wollte Sie versicherungstechnisch einwandfrei verunglücken lassen. Ja, etwa so. Was soll das heißen? Du willst doch nicht im Ernst... Der zweite Satz bedarf jedoch einer kleinen Korrektur. Ich wollte Sie mit Einverständnis und Hilfe Ihrer Frau... Du hinterhältiger Hundsgemeiner... ...versicherungstechnisch einwandfrei Schuft. Verunglücken lassen. Er wird dir nicht glauben. Glauben oder nicht, er wird sich auf jeden Fall für den Plan interessieren. Und das solltest du auch. Und der Plan lässt sich, analog zur Versicherungsklausel bei Unfalltod das Doppelte, sowohl als auch anwenden. Auf ihn oder auf dich, Irene. Sollte das eine Drohung sein? Ich wollte lediglich dein Problembewusstsein schärfen. Der Strand ist... Oh. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Vermieter, Revisor. Ach, Bielmann, wir hatten ja miteinander telefoniert. Ja, ja. Ja, das Haus gefällt uns gut. Also sehr gut sogar. Nicht wahr, Liebling? Ja, Schatz. Nur die Lampe. Oh. Tut mir leid, ich begreife gar nicht, wie das passieren konnte. Ist ja noch mal gut gegangen. Ich werde gleich morgen eine neue Lampe anbringen lassen. Nichts nötig. Es genügt uns auch so. Nicht wahr, Schatz? Aber ja, es sind ja noch mehr Lampen hier. Ja. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Wir sind wunschlos glücklich. Nicht wahr, Schatz? Du sagst es. Dann kann ich mich ja ruhigen Gewissens verabschieden. Gnädige Frau. Auf Wiedersehen, Herr Revisor. Ja, nett, dass Sie mal reingeschaut haben. Ich wollte mich nur vergewissern, dass es Ihnen an nichts mangelt und für alles gesorgt ist. Alles bestens. Tja, dann wünsche ich Ihnen noch schöne, harmonische Ferientage. Baden, Boot fahren, surfen. Oder wollen wir spazieren gehen? Hm? Zu den Klippen? Ganz wie du willst. Zucker? Nein, danke. Du nimmst doch immer Zucker. Ich will abnehmen. Oh, neue Attraktivität. Hm? Darf ich fragen, für wen? Für dich. Na, zu schön, um wahr zu sein. Deine schäbigen Bemerkungen kannst du dir sparen. Nicht doch ein kleines Löffelchen Süßes. Das stärkt die Nerven. Außerdem schmeckt der Kaffee wirklich nicht besonders. Man muss am Wasser liegen. Ich möchte trotzdem keinen Zucker. Hätte eine hübsche Schlagzeile ergeben. Tourist im Ferienhaus von Lampe erschlagen. Reich mir doch mal die Zuckerdose rüber. Bitte. Was ist? 3 tote Fliegen drin. Da. Da. Du übertreibst wie immer. Die eine lebt noch. Jetzt nicht mehr. Hm. Tatsächlich. Gift. Hm? Quatsch. Gift. Das also ist dein Zug um Zug. Du hast den Zucker vergiftet, deswegen hast du ihn mir fortwährend angeboten. Jetzt spinn nicht rum, ja? Du wolltest mich beseitigen, wie ein lästiges Insekt. Da würde ich mir was Raffinierteres ausdenken. Glaub mir, Spatz. Gift lässt sich bekanntlich nachweisen. Und die toten Fliegen in der Zuckerdose? Lass doch die Fliegen. Wer weiß, was die haben. Zufall. Das kannst du mir nicht weismachen. Für mich ist es ein eindeutiges Indiz. Wo bleibt dein sonst so kritisches Urteilsvermögen? Du müsstest dir doch sagen, dass ich allein schon im Hinblick auf die Versicherung keinen Giftmord begehen würde. Da gibt es weitaus bessere Methoden. Du schreckst wohl vor nichts zurück. Schocktherapie, Häschen. Aber mir ist die Sache trotzdem nicht geheuer. Ja, dann schütten wir den Zucker eben weg. Nicht nur den Zucker. Alles. Sämtliche Lebensmittel. Meinetwegen. Das ist vom ökonomischen Standpunkt aus zwar kaum vertretbar, aber wenn es dich beruhigt. So, und dann gehen wir eben gemeinsam einkaufen. Du willst mir doch nur Sand in die Augen streuen. Ich habe dir ein faires Angebot gemacht. Wer weiß, was du sonst noch alles... Aber Schluss! Alles hat seine Grenzen. Willst du nun mit mir zusammen in den Ort gehen? Gut. Akzeptiert. Am besten suchen wir uns auch gleich ein anderes Haus. Gegen das Haus ist doch nun wirklich nichts einzuwenden. Klippen, Boot, Wasser... Fazit der Aktion. Teuer und ermüdend. Ach, mir hat's Spaß gemacht. Stell nur alles auf den Tisch, ich räum's schon weg. Oh, schade, dass wir kein anderes Haus gefunden haben. Ja, Hochsaison. Kommt dir wohl ganz gelegen, was? Also ich finde es hier paradiesisch. Mir ist es zu abgelegen. Sag bloß, du sehnst dich nach deinem Campingplatz. Da würde ich mich jedenfalls wesentlich sicherer fühlen. Sag mal still. Du redest doch. Psst. Hörst du nichts? Ein Vogel, der durchs Gebüsch hüpft. Oh, viel zu laut für einen Vogel. Dann vielleicht ein Igel. Du weißt, wie viel Krach Igel machen. Gibt's hier Igel? Dann stell doch eine Schale Milch raus und du weißt es. Und wenn jemand um das Haus schleicht? Blödsinn. Außerdem ist es jetzt schon wieder still. Du nimmst immer alles auf die leichte Schulter. Ja, und du leidest unter Halluzinationen. Ja? Ich gehe jetzt erst mal duschen. Oder wolltest du gerade? Nein, nein. Ich muss erst die Sachen in den Kühlschrank stellen. Vor allem das Bier. Ewald. Ewald, melde dich doch. Ich kann dir doch nicht ewig... Häschen, was ist passiert? Warum hast du so geschrien? Du Schwein, du fieses Schwein, das hätte ich dir nicht zugetraut, das nicht. Ja, was hättest du mir nicht zugetraut? Du doch nicht so scheinheilig, du Hundsgemeiner. Jutta, jetzt hast du aber genug, ja? Na schön, du hast es also gewusst, von Anfang an gewusst. Ja, du komm, nun beruhige dich erstmal, komm, setz dich erstmal aufs Sofa. Rühr mich nicht ab! Vielleicht erklärst du mir erstmal, ja? Du hast es ganz gewusst. Aber deshalb hättest du ihn nicht umzubringen brauchen. Also, du bist so total übergeschnappt. Wovon redest du überhaupt? Von Ewald. Als ob du das nicht wüsstest. Ja, von welchem Ewald? Revisor? Jawohl. Und, was ist ihm? Er ist tot, ermordet. Und Vermieter? Ja, woher weiß... Er liegt hinterm Haus im Gebüsch. Im Gebüsch? Tu doch nicht so, du hast ihn doch selbst dahin geschleppt, nachdem du ihn... Nachdem ich ihn ermordet habe, wolltest du sagen? Allerdings. Und wann soll ich dieses Verbrechen begangen haben? Kannst du mir das vielleicht auch sagen? Gerade eben, als du nämlich angeblich unter der Dusche warst. Ich war unter der Dusche, ich habe keine Dusche gehört. Weil du hinterm Haus warst. Kannst du mir mal verraten, was du dort wolltest? Eine Schale Milch für den Igel hinstellen? Hör auf. Du, jetzt pass mal auf, mein Schatz. Wenn du mir einen Mord in die Schuhe schieben willst, ja? Sehr geschickt, äußerst geschickt. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Willst du damit etwa andeuten, dass ich... Genau. Du traust mir einen Mord zu. Wie du mir, so ich dir. Du spinnst voll. Ewald war... Ja. Ewald und ich, wir hatten was miteinander. Ja. Aber erst nachdem du dich mit dieser... Roswitha. Ja, nur weiterkommen. Zieh dich nicht. Wir sind hier allein, völlig allein. Ich wollte mit ihm Schluss machen. Das hast du ja wohl gründlich getan. Das heißt, ich hatte schon mit ihm Schluss gemacht. Widersprich dir nur. Er zögerte es hinaus, weil er dieses Haus schon besorgt hatte. Er sagte, es sei besonders gut geeignet, um... Um was? Sprich dich ruhig aus. Du wolltest das Haus ja unbedingt haben. Ich konnte ja nicht ahnen, dass... Ihr habt das alles geplant. Ihr beide? Er hat... Ach, auf einmal war alles dein Ewald. Sehr bequem. Er ist nicht mein Ewald. Aber er war dein Ewald, wenn du auf Nuancen Wert legst. Die Donnerstags-Nachmittags-Arbeitsgemeinschaft. Ja. In den letzten Wochen fiel sie oft aus. Ja, weil ich nichts mehr von ihm wissen wollte. Das war es später. Wenn überhaupt. Die Donnerstags-Nachmittagstreffen fielen aus... Weil du deinen Galan nach Schweden geschickt hattest, um ein geeignetes Haus ausfindig zu machen. Das war sein Plan. Du glaubst doch nicht, dass ich dir das abnehme. Deine Sache. Jedenfalls wollte ich mit ihm Schluss machen. Du wiederholst dich. Aber er ist uns hierher gefolgt. Und jetzt ist er tot. Wolfgang, ich frage mich, wer ein Interesse daran hatte, Ewald zu töten. Du fragst dich. Immerhin ein Fortschritt. Gerade eben hast du noch mich beschuldigt. Ich frage mich, wer ausgerechnet... Ich nicht, Häschen. In keiner Weise. Aber du. Ich habe von deinem Seitensprung bis dato nichts gewusst. Und selbst wenn, wäre es mir keinen Mord wert gewesen. Wolfgang. Die Wahrheit, komm, Spatz. Nichts als die reine Wahrheit. Du bist gemein. Du wirst doch zugeben müssen, dass... Ich habe Ewald nicht umgebracht. Wer denn? Der große Unbekannte. Was weiß ich? Vielleicht war alles nur... Ein Hirngespinst. Er liegt tot im Gebüsch hinterm Haus. Überzeug dich doch selbst. Das möchtest du wohl, ja? Damit ich geradewegs in eure Falle tappe. Wer weiß, was ihr euch ausgedacht habt. Wolfgang. Ich will nichts mehr hören. Ich habe Angst. Ach, ist doch nur ein Gewitter, Häschen. Ich will hier weg. Das wäre Selbstmord. Draußen ist ein halber Weltuntergang. Aber ich halte es hier nicht aus. Deine Nerven sind überreizt. Beschäftige dich mit irgendetwas. Schreib Ansichtskarten. Wir haben keine. Na, dann die Zeitung. Hier ist ein ganzer Stapel. Alles deutsch. Danke. Dann nimm das Gästebuch. Lyrik beruhigt. Hör auf! Du musst nicht denken, dass mich die Sache kalt lässt. Ich überlege gerade, da unser Vermieter ja selber nur Mieter war, vielleicht wird Untervermieten mit dem Tode bestraft. Du bist geschmacklos. Ich wollte dich nur etwas aufheitern. Ist Ewald Revisor überhaupt sein richtiger Name? Revisor ist falsch. Verrät aber immerhin Sinn für Ironie. Und wie heißt er wirklich? Ist doch egal. Ich dachte nur, es wäre doch schön zu wissen, mit wem er es zu tun hat. Ewald ist tot. Zu tun gehabt hat. Immerhin wart ihr beide ja intim, sagt man wohl vor Gericht, oder? Hör endlich auf. Weshalb musste er sterben? Schweig! Du, entschuldige, ich wusste nicht, dass er dir so viel bedeutet, oder? Bedeutet hat. Bist du jetzt fertig? Vielleicht ist alles auch nur Psychoterror deinerseits. Sei still. Ich habe mich oft gefragt, Hase, weshalb es so weit gekommen ist mit uns. Du dich auch? Eine schwache Stunde hat jeder mal. Naja, dich bindet an mich ja sowieso nur die Klausel in unserem Ehevertrag. Bei Scheidung Auszahlung der Mitgift. Ist es nicht so? Eine Scheidung ist für dich doch gar nicht finanzierbar. Hat deine Roswitha das von selbst begriffen, oder? Ich habe nie die Absicht gehabt, Roswitha zu heiraten. Ja, weil du dir die Scheidung nicht leisten kannst, eben. Armer Hamster, das kleinere Übel ist für dich der Status quo. Aber wenn ich jetzt die Scheidung einreiche, dann gilt die Klausel doch auch, oder? Was oder? Ach, schon gut, schon gut. Nur ein Denkspiel. Aber ein interessantes. Eine Alternative für mich. So gut wie eine Lebensversicherung und völlig risikolos und legal. Hörst du mir überhaupt zu? So gut wie eine Lebensversicherung? Ja, aber eben nur so gut wie. Ah, du spekulierst also immer noch darauf. Worauf? Bei Unfalltod das Doppelte. Ich habe nie darauf spekuliert. Es war nur ein Spiel mit den Möglichkeiten, eine gedankliche Befreiung. Und der Zucker? Und die Lampe? Damit habe ich nichts zu tun. Oh, wir leben noch ein Jahr zusammen. Aber glaube. Hier, hör mal. Mietet ein oder mehrere Ferienhäuser und vermietet sie per Zeitungsannonce weiter. Die Häuser liegen meist einsam, in malerischer Umgebung, sind gut ausgestattet und äußerst preiswert. Nach kurzem Aufenthalt verschwinden die Mieter meist spurlos. In letzter Zeit werden in Schweden bereits... Was? Überschrift? Ferienhausmörder wieder aktiv. Fragezeichen. Oh Gott. Ich bleibe keine Minute länger hier. Beruhige dich, Häschen. Die Zeitung ist schon älter, genau vom... Das Datum interessiert mich nicht. Wahrscheinlich ist der Mann inzwischen längst gefasst. Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass dies so ein Haus ist. Nur weil einige Umstände wie malerische Umgebung, einsam gelegen, gut ausgestattet und äußerst preisgünstig darauf zutreffen. Das einzig Beunruhigende ist lediglich die Tatsache, dass jemand diesen Artikel rot angekreuzt hat. Sonst wäre er mir vielleicht genauso wenig aufgefallen wie damals die Annonce für dieses Haus. Soll das heißen, du verdächtigst wieder mich? Die Annonce hattest du jedenfalls rot angekreuzt. Ja. In der Absicht, dass ich darüber stolpern sollte. Jawohl. Das heißt, stolpern ist wohl zu milde ausgedrückt, damit ich in die Falle gehen sollte. Hat ja großartig geklappt. Bisher. Gratuliere. Kein Grund zum Gratulieren. Jetzt sitzen wir beide in der Falle. Ich sehe, dein kritisches Urteilsvermögen gewinnt wieder die Oberhand. Deine Ironie kannst du dir sparen. Es war nicht ironisch gemeint, Häschen. Jedenfalls habe ich den Artikel über den Ferienhausmörder nicht angekreuzt. Dann zeichnet dafür wohl dein Ewald verantwortlich. Ewald ist tot. Deshalb kann er den Artikel vorher trotzdem rot angestrichen haben. Aber warum? Panikmache. Oder... Stolz. Stolz? Ich verstehe nicht. Aus Stolz, dass etwas über ihn in der Zeitung steht. Du hältst Ewald für den Ferienhausmörder? Wäre doch möglich, wie schon so vieles möglich war. Ich will dir mal was sagen. Wenn du nur nicht immer gleich die Nerven verlieren würdest. Ich war noch nicht fertig mit meinen Ausführungen. Es sei denn, dein Ewald hat sich nur die Masche zunutze gemacht und er ist selber Opfer geworden. In dem Falle wären wir fein raus und könnten unseren Urlaub in Ruhe zu Ende genießen. Und wenn der Mörder noch in der Nähe ist? Kaum anzunehmen. Aber möglich wär's. Ich habe Angst. Ich will hier weg. Also gut. Wagen wir den Ausfall. Nach hinten raus mit dem Motorboot oder nach vorne raus mit dem Wagen? Nach vorne raus. Dann komm. Dann komm. Du gehst vor. Ich fürchte mich, bitte. Lass uns zusammen. Du gehst vor. Na, siehst du, Spätzchen, nichts hat sich gerührt. Noch nicht. Hände hoch oder ich schieße. Ewald. Fein eingefädelt, darauf wäre ich nicht gekommen. Die Wagenschlüssel. Ewald. Kurbel das Fenster runter. Und steig ein. Ja, sollte es eine Entführung werden? Schnauze, Pfoten oben lassen! Du fährst, Irene. Und was wird mit Wolfgang? Dein Hamster soll laufen. Los, Hamster, beweg dich! Vor den Kühler! Fahr los! Jetzt lauf, Hamster! Immer schön brav vor uns her! Oder ich schieße. Immer laufen, immer laufen! Er legt ein ganz schönes Tempo vor, dein Hamster. Ein echter Sportler, alle Achtung. Da kannst du auch ein bisschen mehr Gas geben. Willst du, dass ich Wolfgang einfach überfahre? Tragischer Unfall, Urlauber beim Waldlauf von Auto erfasst. Nein, nein! Fahr weiter oder ich schieße! Nein. Du hast recht, die Schlagzeile ist nicht gut. Tödlicher Unfall, Urlauber beim Jogging von Auto erfasst. Das trifft's. Ewald, ich flehe dich an! Wäre versicherungstechnisch doch einwandfrei. Lass die Hände am Steuer! Fahr weiter! Schneller! Ewald! Ist was, Schätzchen? Da! Ein Baum! Ja, verdammt, pass doch auf! Unfalltod, das Doppelte, das Doppelte. Das Ferienhaus. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Rainer Lewandowski. Unter der Regie von Till Bergen sprachen Volker Brandt, Renate Schröter und Christian Wolf. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen.